Sein Ticket wartete am Schalter auf ihn. Wie immer bei seinen Aufträgen hatte man ihn in die Touristenklasse gesetzt, gleich hinter den Steuerbordflügel, auf den mittleren Platz. Weshalb der immer verfügbar war, stellte ein weiteres Geheimnis dar, genau wie die Person des Koordinators, woher er anrief und für welche Art Organisation er tätig war. Wie der Flugschein wartete auch dieser Platz immer auf ihn. Dixon brachte seine Tasche im Gepäckfach unter und nahm seine Sitznachbarn und Reisegefährten an diesem Abend in Augenschein. Einen Geschäftsmann mit roten Augen und Gin-Atem auf dem Platz am Gang, eine Frau mittleren Alters, die an eine Bibliothekarin erinnerte, am Fenster. Als Dixon sich mit einer gemurmelten Entschuldigung an dem Geschäftsmann vorbeizwängte, grunzte der etwas Unverständliches. Er las ein Taschenbuch mit dem charmanten Titel »Lass dich von deinem Chef nicht verarschen«. Die Bibliothekarin, oder was immer sie war, beobachtete durchs Fenster hindurch die hin und her gondelnden Servicefahrzeuge, als wären die das Faszinierendste, was sie je zu Gesicht bekommen hätte. Auf ihrem Schoß lag eine Strickarbeit, sah nach einem Pullover aus, fand Dixon. Sie wandte sich ihm zu, schenkte ihm ein Lächeln und streckte ihm die Hand hin. »Hallo, ich bin Mary Worth, wie das Mädchen aus dem Comic.« Dixon kannte zwar kein Comic-Mädchen namens Mary Worth, schüttelte aber trotzdem die dargebotene Hand. »Craig Dixon, freut mich, Sie kennenzulernen.« Der Geschäftsmann grunzte und blätterte eine Seite um. »Ich freue mich unheimlich«, sagte Mary Worth. »Seit 12 Jahren habe ich nicht mehr richtig Urlaub gemacht, und jetzt habe ich mir mit ein paar Kumpels ein Häuschen auf Siesta Key gemietet.« »Kumpels«, grunzte der Geschäftsmann. Grunzen war offenbar sein Standardmodus. »Ja«, Mary Worth zwinkerte, »wir haben es für 3 Wochen. Bisher sind wir noch gar nicht richtig zusammengetroffen, aber es sind trotzdem echte Kumpels. Wir sind alle verwitwet. Kennengelernt haben wir uns bei einem Chat im Internet. Es ist so wunderbar, das Internet. Als ich jung war, gab es sowas noch nicht.« »Pädophile finden sie auch wunderbar«, sagte der Geschäftsmann und blätterte wieder um. Das Lächeln von Miss Worth schwächelte, erholte sich jedoch wieder. »Wirklich schön, Sie kennenzulernen, Mr. Dixon. Reisen Sie heute geschäftlich oder zum Vergnügen?« »Geschäftlich«, sagte er. Aus den Lautsprechern ertönte ein Ding-Dong. »Guten Abend, meine Damen und Herren, hier spricht Flugkapitän Stewart. Sie werden gesehen haben, dass wir uns gerade vom Gate entfernen und auf dem Weg zur Piste 3 machen, wo wir an 3. Stelle der Startreihenfolge stehen. Unser Flug nach Sarasota wird voraussichtlich 2 Stunden und 40 Minuten dauern. Sie dürften sich also kurz vor 23 Uhr im Land der Palmen und Sandstrände befinden. Der Himmel ist klar und wir erwarten einen durchweg störungsfreien Flug. Schnallen Sie sich nun bitte an, klappen Sie Ihren Tisch hoch, falls Sie ihn heruntergeklappt haben.« »Als ob wir irgendwas zum Draufstellen gekriegt hätten«, grunzte der Geschäftsmann. »Und bringen Sie alle persönlichen Gegenstände, die Sie verwendet haben, sicher unter. Danke, dass Sie heute Abend mit Allied fliegen. Wir wissen, wie viele Alternativen es gibt.« »Leck mich«, grunzte der Geschäftsmann. »Lesen Sie lieber weiter Ihr Buch«, sagte Dixon. Der Geschäftsmann warf ihm einen verblüfften Blick zu. Dixons Herz pochte bereits heftig, sein Magen hatte sich zusammengezogen, seine Kehle war trocken vor Erwartung. Er konnte sich zwar einreden, dass nichts passieren würde, schließlich passierte nie etwas, aber das half nichts. Er fürchtete die Tiefen, die bald unter ihm aufklaffen würden. Allied 19 hob um 20:13 Uhr mit gerade einmal 3 Minuten Verspätung ab.